Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo und dem Sawmaniac. Hallo. Letzte Woche war es ja allgemein, was wir gemacht haben, und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen heute einfach mal Star Wars. Ganz überraschend. Ganz überraschend Star Wars. Ja, das ist ja ein hoch aktuelles Thema im Augenblick wieder. Ja, dankenswerterweise. Dankenswerterweise und vor allen Dingen ein positiv aktuelles Thema. Ja, absolut. Es war, wie soll man das sagen, nachdem halt die Filme sind. Oder fangen wir mal anders an. Fangen wir mal vorne an. Wann hast du eigentlich das erste Mal Star Wars geguckt? 1983. Das weißt du so genau? Das weiß ich so genau. Das weiß ich deshalb so genau, weil meine allererste Berührung mit Star Wars war Rückkehr der Jedi-Ritter. Ach, hey. Und zwar, ganz kleine Geschichte dazu. Ich habe eine Schwester, die ist ein ganzes Stück älter als ich. Und es gibt so manche Sachen, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann steht man nicht unbedingt so dazu, dass man bestimmte Sachen guckt. Und einen kleinen Bruder zu haben, war da eine super Ausrede, ja, um den 8-jährigen Christian zu nehmen und in Rückkehr der Jedi-Ritter zu gehen, weil wenn einen da jemand gesehen hätte, dann hätte sie einfach gesagt, wieso, ich war mit meinem Bruder da. Ach so. Ja, deswegen, Das war zum Beispiel das Gleiche. Ich habe dann die ganzen Disney-Zeichentrickfilme. Ja, ich fand die klasse. Ich fand die richtig gut. Ich habe die deshalb alle gesehen, weil meine Schwester ist immer mit mir hingegangen. Sie wollte die gucken und ich war die Ausrede. Okay. Und meine allererste Berührung mit Star Wars war tatsächlich Rückkehr der Jedi-Ritter 1983. 83. Ja, weil das weiß ich deshalb so genau, weil das einzige Spielzeug, also so, ich hatte so Star Wars-Figuren, und das einzige Vehikel, was ich hatte, weil die Vehikel waren ja einfach, ne, die Fahrzeuge, das war das, was so richtig teuer war. Das einzige, was ich jemals hatte, war Speederbike. Mhm. Weil die Speederbike-Szene in Rückkehr der Jedi-Ritter, das fand ich dermaßen cool. Das fand ich dermaßen cool als Kind. Ich meine, bis heute ist es irgendwie immer noch cool, aber fragt sich halt schon, wie ein Normalsterblicher es schafft, da nicht von vornherein gegen alles Mögliche zu semmeln. Aber, mit dem Highspeed durch den Wald, da weiß man, warum das Imperium am Ende immer verliert, weil die solche tollen Ideen haben. Muss ich sagen, das war meine erste Berührung. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich hab das Ding komplett out of sync geguckt sozusagen, weil später dann Krieg der Sterne und dann irgendwie das Imperium schlägt zurück. Stimmt, das hieß ja noch gar nicht Star Wars in Deutschland, es hieß ja Krieg der Sterne. Richtig, und es ist auch nicht Episode 4. Nee, es ist Episode 4, aber es ist nicht eine neue Hoffnung. Stimmt, Episode 4 kam ja mit dem Re-Release, glaube ich, kurz vor Empire war das, glaube ich. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, für mich ist das Krieg der Sterne. Also für mich ist ja Star Wars immer so klassische Trilogie. Also neue Hoffnung ist Krieg der Sterne. Teil 2 ist das Imperium schlägt zurück und Teil 3 ist die Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau, also so hab ich das eigentlich immer gesehen. Genau. Und dann musste ich irgendwann mal umdenken, weil dann gab es Episode 1. Genau. Und da war das 1. Also dann war der älteste Teil der Saga war dann der neueste. Ja, das hatte ich ja, also da bin ich ja noch mit, also beziehungsweise viel, viel früher. Ich habe das ja nie kapiert am Anfang, dieses Episode 4. Wieso da jetzt Episode 4? Weil ich habe das, also meine erste Berührung mit Star Wars war tatsächlich irgendwann in den Ferien. Das muss auch, also auf jeden Fall nach Jedi, weil da irgendwelche Leute diese Ewoks hatten. Ja. Dann gab es eine Ewoks-TV-Serie, Cartoon-Serie. Ja. Die kann man sich jetzt bei Disney Plus, glaube ich, angucken aktuell. Ist super. Ewoks lachen gern, aber fürchten Gewalt und so weiter. Genau, also wer Muppet Babies zu hart war, der konnte dann diese... Das habe ich auch geliebt als Kind. Ja, aber absolut. Aber wem Muppet Babies zu hart waren, der konnte sich dann die Ewoks angucken. Genau. Ich hab damals die Karawane der... Tapferen. Es gab die Karawane der Tapferen. Ich glaube, der zweite hieß Kampf um Endor. Mhm. Und lustigerweise, die Ewoks, die kamen auf ZDF. Ja, also wir hatten kein Kabelfernsehen damals, das lief auf ZDF. Und es gab auch noch eine andere Serie, die man heute als Droids kennt. Bist du so laut? Bin ich zu laut? Bin ich immer noch zu laut? Vielleicht habe ich mich zu laut gemacht. Sag du mal. Ja, ja. Ja, ich bin aber, du bist, wir sind mal ähnlich laut. Wir sind beide ähnlich laut, ja, ja, okay. Ja, ja. Wir haben uns beide sehr, sehr laut gemacht. Okay, gut, weiter. Fieps! Du! Autsch. Okay. Lief bei ZDF, ja. Lief bei ZDF, ja. Weil wir hatten kein Kabelfernsehen damals. Ja. Das waren die 80er. Also genau, das waren genau. Früher als, 80er. Als Star Trek The Next Generation noch das nächste Jahrhundert war. Genau, das nächste Jahrhundert. Das war es aber bei Sat.1 auch. Immer noch. Ne? Wird heute keiner mehr machen. Nee, nee. Nein. Wo war ich? Genau, da gab es Freunde im Weltall. Das war die Droid-Serie. Und ich kann mich eigentlich an nichts von dieser Serie erinnern. Ich weiß nur noch, da gab es einen sehr, sehr nervtötenden Roboter, der immer R2, R2 gerufen hat. Jeder Star Wars-Fan weiß, wer das war. Ich kann mich nur an den einen erinnern, den fand ich als Kind verstörend, weil der hatte quasi so einen halb rasierten Kopf sozusagen. Die hatten so, die waren so wahnsinnig 80er. Ja, ja, ja, ja, die hatten so Sidecut-mäßig. Ja. So im Prinzip Cyberpunk, aber Mad Max. Genau, und irgendwer hatte den Produzenten gesagt, das musste alles was mit Wüste sein, weil ja. Irgendwie jeder Planet war. Aber spielt das nicht auf Tatooine? Ja, aber ich glaube, nachher waren auch andere Planeten. Ich aber kann mich nicht mehr an die Serie erinnern. Ewig her. Das waren ja die gleichen Macher. Die hatten ja die Cartoon-Einlagen in dem legendären Weihnachtsspecial gemacht. Im Hollywood, ja. Ja. Das war halt an das sich alle nur deshalb erinnern, weil es, glaube ich, der erste Auftritt von Boba Fett ist. Ja, ja. Ja, ist der erste. Boba Fett war auch cool. Ich weiß nicht, wer, wie viel Drogen man genommen hat, um Han Solo so zu zeichnen, wie die da in dem Holiday Special Han Solo gezeichnet haben. Das war ja... Das waren Franzosen. Das ist immer speziell. Bei denen ist Comic ja schon seit den 60ern, ist ja Kunst. Ja. Und deswegen ist das Kunst. Okay. Das ist Kunst, wie der tanzende R2 zur Musik und so. Oder ja, das erinnerte mich. Also das Beste fand ich, dass... Hatte was Heavy Metal-mäßiges. Genau, also das Interessanteste an der Serie fand ich zum Beispiel, dass es gab Stormtrooper. Ja. Aber, als hätten Kinder nicht Krieg der Sterne geguckt. Ja, weil das jetzt im Fernsehen war, die Stormtrooper hatten mit einem Mal diese normalen Blaster nicht mehr, sondern so eine Art Stäbe, aus denen sie dann geballert haben. Ja, ja, ja, ja. Das musste irgendwie abgeschwächt sein, weil das war jetzt für Kinder. So als wäre das vorher, hätte es da kein kindliches Publikum für gegeben. Also als wären immer nur die plus 18-Jährigen in Star Wars gegangen. Aber komm, wir wissen es doch alle. Kinder stehen doch überhaupt nicht auf Waffen und nein, Ballerei und nein. So weiter. Deswegen gab es ja auch eine Rambo-Spielfigur-Serie. Wer steht schon auf sowas? Mit Trainingsturm. Es ist ja im Prinzip Quatsch, ne? Das kauft doch kein Kind. Nein, kein Kind. Kein Kind will sowas. Nein, deswegen, nein, nein. Die sind alle immer als Farmer gegangen, wenn es genau. Um Western. Western war immer nur... Natürlich. War immer nur unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Och, das habe ich gerne gesehen. Ich liebe das Ding. Aber wo man jetzt übrigens wieder sieht, wir waren mal bei Star Wars und jetzt sind ja, wir bei unserer ja, kleinen Farm. Ja, aber wir kommen wieder zurück zur Farm. Genau. Weil irgendwann kam dann nämlich Star Wars oder Krieg der Sterne. Mhm. Das allererste Mal im, heute würde man sagen, im Free TV. Ja. Das lief auf Sat.1 das erste Mal. Und dann haben die da immer noch wenn die Werbung gekauft. Ich habe immer noch... wo Tarkin sagt, vielleicht haben wir eine Möglichkeit, sie zu überzeugen. Kurs auf Alderaan. Und dann da nämlich die Werbung kam bei Sat.1 damals. Genau, da fielen damals bei Sat.1 immer noch die Bälle von oben nach unten. Nee, dabei aber nicht. Nee, die haben tatsächlich das Bild von Star Wars gemacht und dann ja? Kam die Star Wars-Fanfare. Da kann ich mich noch dran erinnern, wenn die Werbung... Weil die Bälle waren 90er. Die Bälle waren 90er? Obwohl, das war auch 90er. Ich glaube, das war 91 ja. Oder so. Ich weiß, das war damals eine Riesensache. Ja. Krieg der Sterne läuft im Free-TV ja. Ja. Bei Sat.1. Ich habe das damals auch geguckt. Ja. Und da habe ich das erste Mal Star Wars geguckt oder Krieg der Sterne geguckt, aber auch nur 1 und 2, weil 3 hat der Videorekorder nicht funktioniert. Ah. Das ja. Habe ich erst, glaube ich, ein Jahr oder zwei ja. Später gesehen, Teil 3. Beziehungsweise für mich war es Teil 3, es ist ja Episode 6. Ich hab aber das hat eh kein Mensch kapiert damals. Nee. Das Interessante war, dass das wirklich, was man sich teilweise heute nicht mehr so vorstellen kann, es war, auch wenn man das nachliest, ja, auch in der Literatur oder so, es galt ja wirklich als abgeschlossen. Das ja, ist ja echt interessant, ja, ja. Ne? Also ja, so, ja. Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Komplett und das Ding war abgehakt. Ja. Das war wirklich als so einmal hier Schleife drumrum, Dankeschön, also vorbei. Als ich Krieg der Sterne gesehen habe, war es für mich nämlich nicht so, als ich dann die beiden Roboter gesehen habe, war, oh, das sind ja die aus der Fernsehserie. Mhm. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Also ja, dieses Abgeschlossene, deswegen war es ja auch so eine riesengroße Nummer, dass Timothy Zahn damals hingegangen ist und mit Erben des Imperiums diese Fortsetzungsgeschichte gemacht hat. Okay. Im Prinzip hat er damit das Expand Universe losgetreten. Zumindest, ja, es gab wahrscheinlich vorher schon ein paar Bücher, aber wirklich durch die Decke gegangen. Also für mich, auch von der Aufmerksamkeit her, ist es erst damit, mit den drei Büchern. Also ich kann mich erinnern, Erben des Imperiums, oh, jetzt habe ich vergessen. Also der dritte ist die dunkle Seite der Macht und das letzte Kommando. Ja, das sind die drei. Ja, ja. Also für mich, das muss man vielleicht nochmal für die sagen, die vielleicht Folge 1 nicht so gehört haben. Hm. Ich bin nicht der riesige Star Wars Kenner. Ja, du bist eher Tracky. Ja, genau. Ne? Der Saw, der ist der Warsler von uns beiden. Wobei er immer betont, er mag beides, stimmt auch. Also ich war, wann war es? 1998 auf der Star Trek World Tour oder war es noch früher? Ich weiß gar nicht, wo die in Düsseldorf war, wo die angefangen hat. Mhm. Wo man da auf die Brücke der Enterprise. Ja. Nee, das muss Anfang 99, das muss 98 gewesen sein. Genau, Ende 98 muss das gewesen sein. Denn ich habe mich ein bisschen unbeliebt gemacht, weil damals war das noch was Besonderes. Da gab es einen freien Computer, da konnte man ins Internet. Und da habe ich den damals sehr, sehr gefeierten Episode 1 Trailer runtergeladen auf deren Rechner und habe das da in der Halle, wo überall Trackies rumliefen, habe ich den Episode 1 Trailer geguckt. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe das immer so ein bisschen mit Star Wars verfolgt, auch so ein bisschen durch die 90er, weil es diese Comics gab von Dark Horse. Ja, ja. Weil das war das, wo ich immer gesagt habe, okay, guck mal, da macht noch einer was mit Star Wars. Das lief so, ich meine, Dark Horse, klar. Lange etabliert, seit Ewigkeiten jetzt auch schon etabliert. Die Star Wars Comics eigentlich im Prinzip von bis, also das fing 77, glaube ich, sogar an, dass da unter Marvel dann Comics gemacht worden sind. Genau. Ich glaube, es gab immer Comics von Star Wars. Das war tatsächlich die große Konstante. Also man hatte die Comics schon, sag ich mal, zum ersten Film. Hm. Das kann man daran sehen, dass die Figuren, also die Charakterisierung in dem Comic an sich so gar nicht so stimmt, sage ich jetzt mal, wenn man sich die ganz frühen Star Wars Comics anguckt von Marvel. Ja. Chewbacca sieht nach allem aus, nur nicht nach Chewbacca. Und ich glaube, dass das auf dem Cover Ausgabe 1 von Star Wars von Marvel steht irgendwie, wird Luke Skywalker das Universum retten oder es zerstören? Also ja, das ist so richtig im Marvel-Style, ja. Also so im Marvel-Superhelden-Stil. Das gleiche haben sie dann mit den Star Trek-Comics basierend auf dem ersten Film auch gemacht, die Bewegungen und so weiter. Alles sehr in diesem Marvel-Style, aber ich glaube, das war wirklich so eine starke Konstante. Also ich weiß nicht ganz genau, wann Dark Horse mit den Comics angefangen hat. Die Comics-Serie hat ja, ich sag mal, die Marvel ist, glaube ich, bis 85 oder irgendwas gelaufen. Ich habe es gerade auswendig nicht im Kopf. Na, die hat den Film tatsächlich da überlebt. Ich weiß, aber das war sozusagen auch durch die 90er. Weil ich glaube, wenn man sich so mit Star Wars-Fans unterhält, ich glaube, sonst 90er ist mehr so eine, ich sag jetzt mal, eher so eine dunkle Epoche, ne? Also was das Expand Universe angeht. Nicht was das Expand Universe, aber ich sag mal, die Hoffnung, dass da noch irgendwie Live-Action irgendwie was kommt, neue Filme und so. Das ja, nee, kann würde ich so nicht sehen. Okay. Weil ich bin ja in den 90ern zum Star Wars-Fan geworden tatsächlich. Ja. Und für mich war es halt nicht dunkel. Ja. Ich habe halt gemerkt, wie das Expand Universe losging, wie es komplett durchgedreht war. Mhm. Man konnte ja irgendwann ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn die Kinder von Han und Leia entführt worden sind, musst du einen heben. Dann bist du aber Alkoholiker anschließend. Jo. Das ist also gefühlt, in jedem dritten Buch sind die Kinder entführt worden. Mhm. Ja. Also zum Zeitpunkt, als Disney das gekauft hatte und das Expand Universe quasi als Legends abgekoppelt hat, ja, was denen manche Leute bis heute nicht verstehen, verzeihen. Mhm. Beides. Gab es ungefähr 800 Romane und es gab rund 1700 Comics. Ja. Ich kann es von der Seite verstehen, dass die das nicht übernommen haben, dass die gesagt haben, so, wir machen jetzt Rosinenpickerei, weil das machen die seitdem. Sich die besten Sachen rausholen. Ja. Ich meine, das. Aber ich greife vor. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich habe es dann, wie gesagt, 83 der Rückkehr der Jedi-Ritter geguckt, fand das total großartig. Hab danach dann, wie gesagt, die anderen Filme geguckt. Ja, weil du sagst, hat Dunkles Jahrzehnt, vielleicht im Rückblick, kann man eigentlich gar nicht so sagen. Also es gab erstmal, dann kam es halt im Fernsehen. Das war ja eine riesengroße Sache damals. Und dann kam es ja auch immer wieder im Fernsehen. Dann 97 darfst du die Special Edition nicht vergessen. Gut. Die auf der einen Seite gehasst wird für manche Sachen, die halt wirklich sehr, sehr scheiße sind. Ich hab's, ja, Handshot First. Wobei das für mich noch nicht mal der größte WTF-Moment gewesen ist damals. Für mich. Jabba war hart. Ja, Jabba the Hutt, also das Han Solo. Jabba the Hutt, das war viel schlimmer als Han Shot First. Dass Han Solo dem gefährlichen Verbrecherboss überhaupt, ja, der den mit einem Fingerschnipsen, ja, wenn er Finger hätte, im Prinzip, hat er eigentlich Finger? Ich weiß gar nicht. Ja, hat er. Also der Han Solo auslöschen kann, jederzeit, ja, und dann rennt er um den rum und latscht dem über den Schwanz. Und der sah noch nicht mal bedrohlich aus. Ich meine, kennt man doch aus der Pate, ne? Also ja. Das allererste, was Bonacera in der ersten Szene von der Pate macht, ist der Klatsch Corleone erstmal eine. Ja, und der sah ja noch nicht mal bedrohlich aus. Nee, gar nicht. Also wenn man jetzt guckt, den Jabba aus Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn man das vergleicht. Aber du dachtest dir so, um Gottes Willen, ja. Was ist das denn für einer? Ja, also ja. Ich hab gedacht, der gehört nur zu der gleichen Spezies. Also, ja, also es ist sehr, sehr... Ja, also er sah eher aus wie die Frau von also Jabba. Also die Szene fand ich der unmöglich. Bruder von Jabba, aber nicht Jabba selbst. Ja. Dann dieser Humor, den sie in der, also ich finde es schon ganz gut, dass sie nach Mos Eisley, dass sie das ein bisschen größer gemacht haben, aber die haben da Humor reingebracht und das ist aber schlecht platzierter Humor ja, gewesen. Ja, also weshalb ich so sage, so ein bisschen dunkles Jahrzehnt so in der Wahrnehmung ist, wenn man jetzt zum Beispiel so tracky ist wie ich. Ja. Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, ja. Enterprise. Ja, gut, Voyager. Ja, gut, aber ich sage jetzt mal, dass den Enterprise kam aber erst... Hast du dann ab 2000. Ja. Klar, dann, aber ich sage jetzt mal, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Generations und so, also die ganzen Spielfilme dazu. Ne? Ja gut, Star Trek-mäßig das heißt, war natürlich das heißt, mehr los. Das heißt, die Riesenwelle, Star Wars, ja, existiert und man guckt mal und es gibt Expand Universe und es gibt Comics, aber da muss man mal schauen und ich sage mal auch, wenn man sagt, ja, Special Edition, aber es ist dann also immer noch nicht komplett neu, es war immer noch Special Edition. Quasi nochmal ein bisschen Re-Release sozusagen der Filme. Ich habe sie geguckt, weil ich fand das deshalb so klasse, weil ich konnte dann tatsächlich nochmal alle drei im Kino gucken. Na, und ja, ich habe die einfach zu oft gesehen. Ja, und weil ich kannte es ja nur vom Kino her, vom dritten. Und deswegen hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, die machen noch so ein bisschen was mit Star Wars, aber nicht, aber das Mega-Ding sozusagen, wenn man diese Star-Franchises sozusagen durchgeht. Ja. Ja, das große Ding ist, Track ist überall, Wars, guckt mal. Ja, das war aber was anderes damals. Ja. Also Star Wars war halt das wahnsinnig epochale Trilogie-Ding, die perfekte Trilogie für alle. Und es war halt nicht so, dass es dann x Serien gab und nochmal eine Serie und das war irgendwie, Star Wars fand eigentlich eher im Expanded Universe statt. Ja. Auf dem PC fand es statt, also als Computerspiele. Oh ja. Oh da gibt es wesentlich mehr Sachen, also Dark Forces, Jedi Knight und so weiter. Genau, ich weiß noch, dieses Game, was sie hatten, ich glaube, es war auch so ein Arcade-Game, wo man einen X-Wing hatte oder ja, was? Ja, ja, ja. Also, ach, du meinst, also relativ. Die X-Wing-Serie, die TIE Fighter-Serie, ja, X-Wing vs. TIE Fighter. Also, das war halt. Auf dem PC und also generell was Computerspiele, das in den 80ern gab es ja schon ein günstigere, aber da war halt, was Star Wars anging, wesentlich mehr los. Ja. Im Kino war eher Flaute, muss man fast sagen, weil es gab halt die drei Filme, dann gab es halt die Special Edition, dann kam die große Ankündigung, oh, er macht dann doch Episode, also er macht dann die Prequels, auf die wir uns gigantisch gefreut haben. Ja. Und auch initial war ich hatte jetzt nicht den super Abfuck, als ich im Kino saß und Nein. Es gibt Sachen, da überwiegt einfach, wenn die Sachen da tatsächlich, wenn man sich drauf freut, wenn man jetzt sagt, man hat so eine Durststrecke und die Sache kommt, ja, dann überwiegt das einfach. Dann ist man einfach davon geflasht, dass es überhaupt passiert. Also die dann, Sache dann, ist auch, dann, wenn, wenn, dann ist es einem ja auch egal, dass genau. der dass das dass der Raumgleiter von Qui-Gon Jinn aussieht, als sei er ein 50er Jahre Chrom Ding, sage ich jetzt mal, aus dem 50er. Weil das ja bewusste Designentscheidung war. Ja, gut, aber trotzdem. Hm. Ne, dann interessieren einen diese Roger-Roger-Druiden nicht. Klar, wenn man sich den Film 20 ja. Mal anguckt, geht einem das Roger-Roger irgendwann voll gegen Strich. Ja. Auch, ja, die Handelsdelegierten, nicht so schlimm, ja, diese Handelsabgesandten, die da so auf Französisch reden oder mit französischem Akzent. Yeah. Ja, wen juckt es? Im Original eher Chinesisch. Ja, aber wen juckt es? Ja, den jungen Annie nachher am Ende, ja, ich setze mich jetzt mal in den Gleiter und fighte hier mit. So. Ja, wobei ich das schon da für Bullshit ja, kann. Natürlich. Also, aber ich sag mal, Podrace ist cool. Und also Podrace, ich habe mit offenem Mund im Kino gesessen. Und Podrace, sage ich jetzt mal, vor dem Hintergrund dessen, was sonst an Effekten und sonst was geboten wurde. Für die damalige Zeit mega. Das sah wahnsinnig gut ja. aus. Und ich meine, muss man auch mal so dazu sagen, Darth Maul zum Beispiel. Ja? War super, der ist bis heute ja. super. Die Musik. Im Grunde genommen ein Auftritt, ja, ich weiß, nachher nochmal und so, aber ich sage jetzt mal Live-Action. Ein Auftritt in einem, und der ist ja nicht permanent in der Handlung, ja, der hat das Ding dermaßen geprägt, wenn du ja. bis heute guckst, Darth Maul Cosplay, ja, mit Fanfiction oder Fanproduktionen, oh, Fanfilmproduktionen. Es gibt noch einen Darth Maul Auftritt in Solo. Gut. Aber das ist nur ein Cameo. Aber dann Ewigkeiten später. Ja. Was mich übrigens aktuell... Da sieht man, wie cool die Figur war. Genau. Was mich aktuell, ehrlich gesagt, stört, ist, wenn zum Beispiel jetzt, als die drei neuen Filme ins Kino kamen, oder generell Star Wars-Filme jetzt wieder ins Kino kamen, haben die gesagt, es wird gemolken, es werden alle möglichen Produkte gemacht und so weiter mit Star Wars. Als ob das 1999... Ihr könnt euch nur nicht mehr dran erinnern. Es gab Orangen mit Star Wars. Also, es gab Duschgel mit, es gab alles mit Star Wars. Also ich meine, wenn man so anfängt. Ja, also was das angeht, ist schon immer so. Ich sag mal so, wahrscheinlich gab es, ich sag mal 2015, doppelt so viel Produkte, auf denen irgendwas mit Star Wars stand, wie 1977. Also ja gut, so, wie 1977, nur, aber 99. Nur 77, die Merchandising-Welle 77 ja. und dann 80 und dann 83. Im Vergleich zu allem anderen, was sonst in der Zeit lief. Wesentlich heftiger. Die war, ja, ich ja. sag mal, im Vergleich dazu. Also es musste schon sowas wie E.T. kommen. Die haben Merchandising ja. erfunden. Ich sag jetzt mal, ja, also ich sag mal, da musste schon E.T. damals kommen, um so Merchandising-mäßig es jetzt mit Star Wars aufzunehmen. Vor allem, es war seitdem ein Dauerbrenner. Also in den 90ern im Comicladen hat der zu mir gesagt, also hier, ne, Star Trek ist ja alles schön und gut, ne, was Merch angeht, aber Star Wars ist absolut unschlagbar. Das hat sich in den 90ern, erst Mitte der 2010er geändert. Ja, der Punkt ist einfach, dass irgendwann es so weit war, ja, dass Leute es einfach deshalb wahrgenommen haben, weil es wirklich auch auf Sachen waren, die keinen Sinn ergaben. Also ich sage jetzt mal, wirklich eine Klopapierpackung, wo einfach nur ein Star Wars Aufkleber draufkommt. Ja. Ja, ich meine, wenn wie es auf dem Papier ein Star Wars Logo gewesen wäre, wäre ja noch cool gewesen. Ja. Aber es war wirklich das Normale wie immer, nur dass man dann einen Force Awakens und so weiter. Oder Episode 1, da war da eben Darth Maul oder, genau. oder also einfach nur oder Jar Jar das normale Paket genommen, einfach nochmal 10.000, 100.000 Aufkleber geordert, draufgepappt, damit man sagen kann, hier ist jetzt so. Weil ich sage jetzt mal. Das hat es aber damals das hat's heute immer, gegeben. Das hat es immer gegeben. Ich meine, wir sind alt genug. aber wir wissen, wir kennen die Batman-Merchandising-Welle von 89. Wobei ich die nicht mitgemacht habe, weil ich habe den Film gar nicht gehört. Aber ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß, das ging ja damals so weit. Ja. Also ich habe den Film damals nicht gesehen, später natürlich. Ja, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es da zum Beispiel ein Problem war. Die hatten da in den Bushaltestellen plakatiert mit diesem Batman Poster. Ja, ja. Und zwar war das nur dieses Ankündigungsposter, das heißt so das Emblem in schwarz. Das war nur dieses gelbe Batman-Logo. Die Leute haben die Scheibe eingeschlagen und haben die Plakate geklaut. Das und ist Kinobetreiber, die haben Kinos angerufen, haben gefragt, ob vor dem Film der Trailer zu Batman läuft. Die haben eine Kinokarte gekauft, sind ins Kino gegangen, haben den Trailer abgewartet, sind aufgestanden, sind wieder gegangen. Die haben nur für den Trailer bezahlt. Kann sich jetzt im Internet Zeitalter keiner vorstellen. Das ist 99, ist das auch wieder passiert. Und genau das war nämlich, also alles schon da gewesen. Haben sie auch Bushaltestellen eingeschlagen, haben die Poster geklaut, da sind sie hingegangen, haben eine Kinokarte gelöst, um den Trailer zu sehen. Ich meine, heutzutage ist es, weil du guckst ja, wenn ein neuer Trailer kommt raus, ich meine, dadurch, dass es halt so viele Star Wars Filme gibt, was Fluch und Segen gewesen ist, aber gut, die neue Trilogie, vielleicht hätte man sie mal durchplanen können, das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber, aber kommen wir nochmal gerade drauf, also neue Idee, Episode 1 kommt, du gehst rein, du findest das gut. Ja. Dann kommt Episode 2. Episode 2 ist tatsächlich von den Star Wars Filmen, sagen wir mal Prä-Disney-Ära, der Film, den ich, also initial total begeistert, ne? Also so am Ende, ich bin irgendwie von Filmen, wenn ich in einen Film reingehe, dann bin ich selten initial, wo ich denke, oh Gott, das war jetzt langweilig, das ist mir sehr selten so gegangen. Ja, es muss schon hart kommen, ne? Ich bin da schon manchmal eher so der kleine Junge, der mit leuchtenden Augen in der Kino. Ich glaube aber, das ist aber ein ganzer Teil, der dir auch die Wirkung von Star Wars ausmacht, glaube ich. Ja, ja. Das soll einfach so sein, die Leute sollen. Weil das du saßt Gefühl halt haben, am Ende von Episode 2, siehst du halt auch die Dollars fliegen wieder, diese Riesenschlacht ist. Ja. Aber gerade wenn ich mir jetzt so im Nachhinein das nochmal angucke, also Episode 1 gar nicht mal, aber Episode 2 ist beim Rewatch tatsächlich der Teil, wo ich mich durchquälen muss mittlerweile. Ich glaube bei 2, also ich muss sagen, ich hab's geguckt, es ist irgendwie so wenig hängen geblieben. Es ist so dieses, man guckt sich das an, man findet das gut. Mhm. Man hat das Gefühl erst, man hat was gesehen. Ja. Und wenn man dann ein bisschen zu Hause sitzt und man über das denkt, was habe ich eigentlich gesehen? Ja. Oder wenn dich irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung davon haben. Oder wenn man dann später wenn ich zum Beispiel frage, bist du da Fan hier, Star Wars Fan, Science Fiction Fan, Kino Fan oder so? Hast du bestimmt gesehen. Ja, worum geht's dann? Und erzählst du, dann merkst du mit einmal, dass du nach 5 Sätzen durch bist. Ja. Da merkst du einfach, dass, ne, weil das war's. Und dann gucken dich die anderen, die ja jetzt keine Ahnung haben, die gucken dich an. Und das war so ein bisschen so. Also jetzt ist so ein bisschen diese Mitte. Deswegen habe ich das, ich kenne Leute, die finden zum Beispiel Imperium schlägt zurück, ist deren Lieblingsfilm. Ja, auch meiner. Ja, für mich hat der Film kein richtiges Ende. Ja, für mich, das sagt aber einiges über deine, nein, ich könnte jetzt bitte hier eine x-beliebige Beleidigung einfügen, dankeschön. Genau, ja. Ja, weil der zweite Teil von diesem Film ist Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Ist eigentlich ein 4-Stunden-Film in 2 Teilen. Ja. Ja, die haben übrigens den letzten Prequel zu Episode 4 gemacht. Ja. Nein, es ist, also ich kann schon verstehen, aber bei mir ist tatsächlich, ich kann eigentlich bei jedem Star Wars-Film, bei fast jedem, mit dieser Ausnahme halt, kann ich halt wirklich sagen, ja, da ist eine Szene, die gefällt mir nicht so. Also wenn ich zum Beispiel durchgehe, das ist jetzt, weil ich gucke auch auf die Uhr, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, haben wir noch. Ich fange jetzt bei Episode 1 an, ne, was halt nicht so toll ist und so weiter. Das ist zum Beispiel, also der kleine Annie, ne, den hätte man vielleicht 10 Jahre älter machen sollen oder vielleicht nicht ganz so heilig machen sollen. Es gibt eine rausgeschnittene Szene, wo er sich mit Greedo kloppt, die hätte man drin lassen sollen, weil Greedo behauptet hat, er hätte im Rennen betrogen. Da kloppt sich der kleine Annie mit dem kleinen Greedo und das hätte man vielleicht drin lassen sollen, damit Annie nicht zu perfekt ist. Mhm. Jar Jar ist halt auch so eine Sache, die hätte nicht sein müssen. Also diese ganze, ich finde aber Jar Jar, ja, er ist nervtötend, aber dieses vom Boss, das finde ich viel, viel schlimmer. Mhm. Den Boss Nass, den finde ich grauenvoll. Wobei man immer sagen muss, dass, was man in der Trilogie, in dem Teil eben sieht. Achso, ich wollte jetzt die Filme durchgehen. Naja. Okay. Ja, man sieht an den Teil. Was man immer so ein bisschen sieht, ist, dass... Wolltest du noch ein bisschen Hass verbreiten? Ja. Nee, ich wollte gar nicht Hass verbreiten. Man sieht da zum Beispiel so ein bisschen die Kurskorrekturen. Ja. Also, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass eben zu Episode 2, okay, jetzt fahren wir das Ganze mal ein bisschen der weiter. Der Riesenhass auf Jar, ich meine, es gibt ja diese Jar Jar Binks, ist eigentlich der böse Theorie. Ja. Es wäre cool gewesen, aber ich weiß es nicht. Aber da hat man gesehen, aber da hat die Kurskorrektur eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, also gut, dann kommt, wie gesagt, es kommt halt Episode 2. Die nervtötendste Figur in Episode 2 ist für mich C3PO, weil der einfach nur schlechte Witze macht und mir ja tierisch auf die Nerven geht. Also seit Episode 2 mag ich C3PO nicht mehr, weil das zieht sich ganz schön hin. Also diese Sprüche, es ist halt, weiß ich nicht, das fand ich nicht lustig. Die Liebesgeschichte fand ich gar nicht so schlimm. Wenn man Sand mag. George Lucas ist halt, ja, den Spruch, den fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Nö. Aber ich finde, die sind halt stocksteif. Ja, das ist einfach die das ist aber George Lucas Unfähigkeit, Dialoge oder Romanzen zu schreiben. Für junge Leute. Ja, er hätte sich vielleicht jemanden holen sollen, der das kann. Das macht Hollywood teilweise. Ja. Episode 3, sehr, sehr geiler Film. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nur, was mich daran stört, ist dieses Anakin, etwas Wundervolles ist passiert. Ich bin schwanger. Ich dachte, ey, du wirst heilig. Also das ist wieder dieses komische Acting oder dieses, ach, dann hat die Liebe dich geblendet. Das sind einfach Dialoge, die gehen gar nicht. Ja. Ich weiß übrigens, warum Padme gestorben ist. Mhm. Padme ist gestorben, weil hast du mal gesehen, wie eng die Beine bei der Geburt zusammen sind? Die hat es einfach zerfetzt unten und dann ist sie verblutet. Daran ist Padme gestorben. Ach so. Entschuldigung, Graphic, Viewer Discretion Advice. Trigger Warning. Trigger Warning. Episode 4 ist alles in allem ein bisschen sehr, sehr, es ist halt 1977, ne? Gut, Special Edition gilt nicht. Das Pacing ist halt sehr, sehr langsam. Ne? Also es ist auch so dieses Duell Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, es ist halt sehr, sehr schleppend. Das ist eigentlich noch so ein, man sieht halt, da hast du alte Theaterschauspieler, die noch eine Fechtausbildung haben und so weiter. Sagen wir noch andere Regieanweisungen. Fand ich jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so. Also es ist von der klassischen Trilogie nicht mein Lieblingsteil. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr früher Film von George Lucas. Ja, natürlich, klar. Das muss man dazu sagen. Also ich meine, das 70er-Jahre-Kino ist anders. Definitiv. Sicher. Also es gibt schon einen Grund, wieso man vielleicht gesagt hat, wir lassen Imperium von jemand anders Regie führen. Und ich bin auch, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich Feinde mache, so dieses, für mich ist Ewan McGregor der coolere Obi-Wan. Den mag ich einfach lieber als Obi-Wan, als Alec Guinness. Auch wenn das jetzt vielleicht Gotteslästerung für manch einen ist, aber es tut mir wahnsinnig leid. Ja, dann musst du eben gehen. Nein. Ich gehe nicht. Weil ich weiß, dass ich recht habe. Ja, das glauben. Egal. Jedenfalls, Episode 5 müsste ich lange suchen, bis ich was finde. Was ich halt wirklich gar nicht so toll finde. Also, gut, vielleicht das offene Ende, aber ich mochte das offene Ende. Also ich muss sagen, über den also ein Cringe-Moment fällt mir da nicht. Also an. Über das Wesen, das in dem Meteoriten lebt, wo drin sogar noch Fledermäuse. Ja, also ja gut, die Mynox war nicht das Problem. Also Leia ist halt ein bisschen doof, weil jeder, inklusive meiner Oma, sieht, dass das Zähne sind und ich sage, die Höhle stürzt ein. Da dachte ich so. Ja, ja. Also das ist wieder so ein Muppet-Moment, ne? Ja. Das ist so ein Muppet-Moment. Das war ja auch ein Muppet. Ja, aber das ist so ein Muppet-Moment. Ja. Ich meine, es gibt diese coolen Muppet-Momente. Das ist zum Beispiel Yoda. Mhm. Ja, wo ich sagen muss, dass der wirklich der ich sage jetzt mal, der Puppen-Yoda. Ja, aber Yoda ist so viel cooler als der CGI-Yoda einfach. Ja. Ja, wobei, man hat es ja bei Episode 1 mit einem neuen Puppen-Yoda versucht und der sah ja grauenvoll aus und dann hat man einen CGI gemacht, der wesentlich besser war. Gut, klar. Ich meine, auch das muss man natürlich gut machen, aber das war natürlich ganz, ganz großartig. Ja. Aber das wäre aus meiner Sicht, wäre das so der einzige Moment, wo ich sage, wenn man das einfach rauslässt, dem Film fehlt ja nichts. Das ist ja einfach nur Spiel auf Zeit hier. Ja. Und dabei ist, sag ich mal, der parallel laufende Plot mit Luke, der ist viel interessanter. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Man hätte teilweise, also er versteckt sich halt in der Höhle, sie müssen halt los. Die hätten auch machen können, durch das Bomber der Mor fängt die Höhle an zu kollabieren. Ja. Da hätte man diese Space-Schnecke nicht haben müssen. Ja, und aber wie gut, gesagt, George und wie Lucas. Gesagt, der, ja, aber wie gesagt, und der nur weil eben der Plot um Luke ist der viel interessantere, ne? Das Vieh habe ich aber nirgendwo als Handpuppe gesehen. Also nee, das ist jetzt nicht so beliebt. Hey, Disney. Disney, hallo, Disney, Disney. Disney. Genau. Ihr müsst da noch eine Figur draus machen. Genau. Ja, und dann sind wir ja schon bei Episode 6. Bei Episode 6, wo ich persönlich fand, die Jar Jar-Sache war super. Ne? Also, Jar Jar. Habe ich gerade Jabba mit Jar Jar verwechselt? Ja. Ich habe mein Leben verwirkt! Nein, kleiner Scherz. Ich habe tatsächlich, ich meinte, also die Jabbas Palast-Szene war einfach nur geil. Also das war... War sehr cool. Richtig cool. Sail Barge. Das fand ich super. Ja, Hammer. Also die Optik ist einfach super. Selbst ja. Selbst in der Originalversion war das schon sehr geil. Das ist super. Ja. Das ist absolut super. Genau mit der Pit zum Beispiel. Da siehst du den Unterschied. Ne? Ich muss aber sagen, die Special Edition Pit, das mit den Tentakeln, fand ich schon okay. Das war völlig okay. Aber also, wollte ich nur sagen, was bei Episode 5 so cringe war, ja. war da dann in Episode 6 aber wieder cool. Ja, vor allem, wenn man mal nachliest, was dieser Sarlacc ist, also das ist ja wirklich H.P. Lovecraft-mäßig, das ist ja halt wirklich richtig übel, das Vieh. Was ich übrigens interessant finde, ist, heutzutage bei vielen, die Ewoks kriegen ja dermaßen Hate. Ja, ich wollte gerade auf die kommen. Damals nicht, ne? 18. Ja, damals waren die total, ne, das war halt ne, zum Verlieben, ne, haben eine eigene Serie bekommen, haben zwei eigene Filme bekommen, auch wenn die jetzt nur Fernsehproduktionen waren, mehr oder weniger. Ja gut, aber ich meine, die haben ja clevererweise, die haben ja sogar eine Szene, wo der eine Ewok stirbt. Episode 6 hat zum Beispiel auch den ich wollte noch nicht auf die Ewoks kommen, deswegen, weil ich bei dem beschissensten, tut mir leid, dass ich das so sage, aber es ist halt die beschissenste Erweiterung, die Special Edition verbrochen haben, ist dieser Tanz. Also diese Musiknummer, diese Agga Wagga Bugga Dagga. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, hatte sich das Drehbuch von seinen Kindern schreiben lassen oder so? Also das ist Humor für Kleinkinder. Ja. Das fand ich halt, das musste nicht sein. Nee. Das hat auch ein bisschen von der Szene ein bisschen also kaputt gemacht. So cool dann zum Beispiel Es ist die Pinkelpause, ich gehe da meistens. Genau, raus. Also so cool wie auf dem einen Ende die Cantina-Band ist. Ja. Jeder liebt die Cantina-Band. Ja. Ganz klar. Ja. Und dann denkt man so, ey, komm, die fanden das gut, dann machen wir da jetzt hier auch nochmal wieder was und dann baut man das da rein. Also da fand ich die Originalszene besser, wobei ich es jetzt sehr, sehr beeindruckend fand. Mhm. Die Tänzerin. Das ist ja auch neu gedreht worden. Die haben die einfach nochmal neu genommen, weil die war, auch wenn das jetzt 12, 13 Jahre her war, die war noch genauso in Form wie damals. 14 Jahre her waren es. Ich sag mal so, die Performance ist ja gut, das passt nur einfach da überhaupt nicht hin. Nee, das war nur die Tänzerin. Ja, also aber ich sag ja, also ich meine, das, was da gezeigt wird, das ist ja völlig okay. Das ist ja gar nicht das Problem. Ja, wobei es ist halt sowas von es ist halt so diese Cartoon-Style. Also allein am Ende, wo dann die Kamera in die Fresse von dem und du halt den Sabber von dem siehst, das ist einfach scheiße. Ja, das ist Kleinkinderhumor. Muss man nicht haben. Ja. Muss man nicht haben. Und dann natürlich die Ewoks, die für mich halt so ein bisschen vertane Zeit war. Das war halt irgendwie... Ja. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, dass die Ewoks der Viet Cong ist. Der Punkt ist einfach, da sieht man, was... was George Lucas einfach für ein super Gespür hat, wenn es eben um Merchandising geht. Ja, ja. Man merkt dem Film an, er hat halt gemerkt, er hat die Dollarzeichen in den Augen und möchte Spielzeug verkaufen. So, und das hat er auch mit den Ewoks. Genau, und das war ein Ewoks, war perfekt, was das anging. Ja. Mit denen konnte man alles machen, sozusagen, was Merchandising angeht, von Figuren über T-Shirts, dann doch eben wunderbar, hier kommen, wir machen Spin-off, Endor, Animate und so weiter. Ja, ich will nicht wissen, was man alleine mit den Ewoks für eine Kohle gemacht hat. Ja, brutal. Aber ja, und dafür waren sie da. Star Wars nicht umsonst für 3 Milliarden verkauft. Naja, also 4 Milliarden inklusive Indiana Jones, aber eine Milliarde war ja für Indy. Ja, aber da sieht man das, ne? Also und dann, aber für Star Wars-Fans selbst, ja. Ja. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn wir weitermachen. Sollen wir vielleicht beim nächsten Mal weitermachen? Weil dann haben wir noch... Warte mal, kurzer Schnitt. So, ich würde aber vorschlagen, mit Blick auf die Uhr und auf die Laufzeit machen wir... quasi alles, was jetzt ab Episode 6 kommt, beim nächsten Mal. Dann machen wir quasi einen Star Wars. Genau, machen wir Teil 2 Star Wars von 83 bis heute. Ja, gewissermaßen, ja. So circa. So circa, ja, also stimmt ja nicht ganz eigentlich. Nein. Von 2005 bis heute, weil wir haben ja Episode 1 bis 3 haben wir ja schon gemacht. Das ist Star Wars Chronologie. Ja, ja. Ja. Na gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es uns wissen. Falls wir was gemacht haben, was ganz fürchterlich ist, lasst uns das bitte auch wissen. Ansonsten, alles Gute, wünscht euch Sawmaniac. Und der Watchman. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Geekplätzchen.